herzlich willkommen zum 26. Silfmedia.de Podcast. Ihr hört heute schon an der Akustik, und wenn ihr den letzten Podcast gehört habt, dass Holger nicht dabei ist. Ich muss mal ganz kurz, Entschuldigung, eine Brummschleife entfernen. Ja, also der Holger ist heute nicht dabei. Das heißt, wir machen, wie schon beim letzten Mal besprochen, eine Sondersendung, würde ich jetzt so nicht sagen, eine andere Form des Podcasts. Und dadurch, dass die Frequenz diesmal recht dicht aufeinander folgen war, also gerade was jetzt die Produktion des Podcasts betrifft, ist es so, dass ich noch kein Feedback einsammeln konnte. Der Holger weiß auch noch nicht Bescheid, aber ich denke, der Holger wird es okay finden. Ja. Wir widmen uns heute also einem Lebensthema. Ich hatte es ja beim letzten Mal schon gleich als erstes angesprochen, das Thema Erwartungen, Wirklichkeit und ja, im Zusammenspiel mit Erfahrung. Jetzt muss ich mal kurz nachgucken. Auch das wird mein Thema werden. Papier, also Notizen. Das habe ich mir aber gar nicht aufgeschrieben. Ja, also. Und zwar soll es im Groben darum gehen, wie Wirklichkeit und Erfahrung und Erwartung, in welcher Beziehung die zueinander stehen. Und damit es nicht zu abstrakt wird, fange ich mal mit einem Beispiel an. Stellt euch vor, ihr seht eine Steinbank, ja? Also ihr seid in einem Park, die Sonne scheint und plötzlich taucht eine Steinbank vor euch auf, wie aus dem Nichts. Nein, natürlich nicht wie aus dem Nichts, die steht da, ja. So, doch bevor ihr euch drauf setzt, habt ihr natürlich schon eine Vorstellung davon, wie es auf dieser Steinbank sein wird, ne? Also ihr wählt euren Sitzplatz ja mit Bedacht aus. Und weil die Bank in der Sonne steht, denkt ihr euch, das wird sicherlich ein warmer Sitzplatz werden, weil ihr wisst natürlich, das tut ihr jetzt alles unterbewusst. Ne? Das ist was ganz schnell passiert. Ich versuche es langsamer darzulegen. Also ihr wisst aus Erfahrung, dass Stein Wärme speichert. Das heißt, es ist damit zu rechnen, dass diese Steinbank warm ist. Und ihr werdet auch wissen, dass diese Steinbank hart ist. Aber damit könnt ihr leben, ihr seid den ganzen Tag durch den Park gelaufen. So, also, jetzt setzt ihr euch auf diese Steinbank und ihr werdet nicht glauben, was passiert. Diese Steinbank ist kalt. Tja, warum? Weil sie eine Stunde vorher noch im Schatten stand und sich noch nicht vollends aufgewärmt hat. Aber was noch viel interessanter ist, diese Steinbank ist gar nicht hart, sie ist weich. Denn erst beim Draufsetzen merkt ihr, dass die Steinbank in Wirklichkeit aus Schaumstoff ist, was nur aussieht wie Stein. Das heißt, ihr habt quasi auf Basis eurer Erfahrungen euch ein Bild gemacht von der Sache. Und seid mit besonderen Erwartungen, also mit besonderen Erwartungen ist falsch, mit bestimmten Erwartungen habt ihr euch auf diese Bank gesetzt und diese Erwartungen wurden nicht erfüllt. Das ist im Falle dieser Bank jetzt kein Problem. Sorgt wahrscheinlich eher nur für Verwunderung. Okay, und war ja auch ein sehr ungewöhnlicher Fall. Ja, und dieser ungewöhnliche Fall tritt in dieser Form wahrscheinlich nicht oft auf, aber dieser ungewöhnliche Fall tritt in im Leben oder im Miteinanderleben mit Menschen auf. Deswegen versuche ich genau dasselbe jetzt mal auf einen anderen Bereich zu bringen, also im Prinzip wieder auf Basis von Erfahrungen und Erwartungen, wie sich dort ein Bild ändern kann. Und da möchte ich mal zu einem Beispiel greifen, was ich in einem Buch gelesen habe von Steve Covey, Ist es ein Buch, in dem es um Empathie geht? Was das jetzt im Detail ist, könnt ihr mal selber nachschlagen, wenn euch das interessiert. Vielleicht bringt es euch irgendwo hin. Empathie ist nicht das Schlechteste. Ich weiß gar nicht, ob man das lernen kann. Ja. Und ich versuche mal die Story zusammenzukriegen, aber es ist schon ein bisschen länger her. In diesem Beispiel war es so, dass ein junger Mann sitzt mit seinen Kindern in der Bahn und die Kinder toben rum und hüpfen auf den Sitzen, machen Lärm und der junge Mann, der Vater dieser Kinder, ach, jetzt habe ich eigentlich schon was eingebracht, was man ja auch nicht wissen kann, also der vermutete Vater, ja, weil man weiß es ja nicht, vielleicht ist es ja gar nicht der Vater, sitzt anteilnahmslos da und bringt seine Kinder nicht zur Ruhe, lässt sie also toben und Lärm verursachen. Und die Fahrgäste, die anderen, sind natürlich sehr empört davon, äußern das zu Teilen auch durch Kopfschütteln und ja. Aber ein Fahrgast spricht diesen jungen Mann an und sagt, sagen Sie mal, wollen Sie nicht mal Ihre Kinder zur Ruhe bringen? Die hüpfen und lärmen hier rum und das stört die anderen Fahrgäste. Und daraufhin sagt der junge Mann, ich wissen was, ich habe irgendwie den Kopf gerade total voll. Meine Frau ist, ich war im Krankenhaus mit meinen Kindern und meine Frau ist heute gestorben. Und ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Und ich will das nicht weiter ausweiten. Was man hier aber schon merkt, ist, dass auch die Erwartungen der anderen Fahrgäste nicht mit der Wirklichkeit sich gedeckt haben. Also das Bild steht plötzlich ganz anders da. Das Beispiel ist vielleicht ein bisschen anders als das mit der Steinbank, aber soll im Prinzip genau das zeigen, dass wir gewisse Erwartungen haben, wie ein Bild zu sein hat. Und wenn es nicht so ist, dann sind wir manchmal überrascht, manchmal angenervt und manchmal führt es sogar zu Konflikten im Miteinander. Und was ich euch damit sagen möchte, ist, dass wir irgendwie, dass man sein Bild, was man von einer Sache hat, manchmal auch erst überprüfen sollte, ne? Also wenn wir irgendwas sehen oder wahrnehmen, hat man ja automatisch eine Meinung dazu. Das ist nicht das Verkehrteste. Aber wenn diese Meinung negativ behaftet ist, dann sollte man sie auf jeden Fall erstmal überprüfen. Und ich denke, auch da sollte immer eine gewisse Unschuldsvermutung gelten, ne? Denn manchmal ist es halt anders, als man denkt, ne? Also man muss gewisse Sachen nicht akzeptieren. Also gerade in der Situation, wo wenn Kinder laut sind, muss man jetzt nicht sagen, ja, das ist schon in Ordnung, dass die Kinder dort durch die Bahn tollten. Dem Mann ist bestimmt seine Frau gerade gestorben. So soll es nicht sein. Aber vielleicht sollte man ein bisschen sich sensibilisieren, wenn man gewisse Situationen bewertet, weil genau das ist ja, was man tut, ne? In dem Moment, wo man sich ein Bild macht, wertet man halt auch. Und wenn es einem wichtig ist, dann sollte man da zur Überprüfung greifen, ne? Zum Beispiel, gerade bei im Freundes- oder Familienkreis, denke ich, ist es ganz wichtig, wenn jetzt ein Familienmitglied irgendwie mal ein halbes Jahr, nee, ein halbes Jahr ist jetzt sehr, das wäre jetzt auch ein extremer Fall, aber wenn sich jetzt ein Familienmitglied irgendwie mal nicht meldet, dann sollte man nicht denken, will der nichts mehr mit mir zu tun haben oder was, sondern sollte dann schon sein Bild prüfen, indem man den betroffenen Menschen mit einbezieht. Ne? Oder ihr lauft über die Straße, seht einen Freund und ihr dreht sich einfach weg. Ja, dann heißt es nicht, dass der nichts mit euch zu tun haben will. Dann heißt es, ihr habt wahrgenommen, dass er sich weggedreht hat. Dann kann man auch mal nachfragen. Vielleicht hat er einfach einen nicht gesehen und hat sich nur in unserer Wahrnehmung weggedreht. Vielleicht Hat in Wirklichkeit nur gerade irgendwo hingeguckt. Ein Vögelchen beobachtet oder so. Wer weiß. Ja. Also, nicht vorschnell urteilen oder werten. Nur wenn ihr euch hundertprozentig sicher seid. Ja, also die Realität ist manchmal viel, viel weiter, als man glauben mag. Und wenn ihr heute auf die Straße geht, solltet ihr heute nochmal rausgehen, könnt ihr mal gucken, wie oft ihr selber, wenn ihr irgendwas wahrnehmt, das bewertet. Ja? Zum Beispiel im Supermarkt der Apfel, der so schön glänzt, der wird bestimmt lecker sein. Oder, das macht sich ja die Werbung zunutze, genau solche Erwartungen, also die Werbung spielt ja genau damit, ne, dass sie Bilder vermittelt und damit Emotionen auslöst, die ja wieder in irgendeiner Form an Erwartungen geknüpft sind. Ne? Ja, da gibt es zum Beispiel auch in der Werbung diesen beruflich erfolgreichen Mann, der ist natürlich auch sportlich durchtrainiert und der ist ja auch der totale Familienmensch und gebildet ist er auch. Tja, und dann guckt ihr Frauen zu Hause auf die Couch und da sitzt irgendwie nicht der beruflich erfolgreiche Mann. Da sitzt nur der sportlich durchtrainierte, vielleicht auch gebildete Mann. Oder da sitzt der beruflich erfolgreiche, gebildete Mann. Oder der sportliche Familienvater. Aber irgendwie so den Mann, der alle Erwartungen erfüllt, der sitzt da nicht. Und da wollen wir zum Schluss mal überlegen, warum sitzt der da nicht? Ganz einfach. Weil der Mann, der alle diese Erwartungen erfüllt, der müsste quasi, ich sag mal, um 6 aufstehen. Dann müsste er schnell eine Runde ums Haus joggen, ist um 7 eventuell durch mit seinen Nachbereitungen. Dann muss er ins Büro fahren. Beruflich erfolgreich wird man nicht von 2 Stunden Arbeit. Das heißt, der kommt dann. Wenn er um 7 losfährt, ist er vielleicht um 7:30 Uhr, um 8 Uhr da, arbeitet natürlich 10 Stunden beruflich erfolgreich, ist eventuell um 18 Uhr zurück, kümmert sich dann um die Familie, liest abends noch ein Buch. Von einmal joggen ist natürlich eine sportliche Statur auch nicht zu erwarten. Das heißt, der wird dann nach dem Buchlesen nochmal eine Runde ums Haus laufen. Dann ist es um 3. Dann geht er ins Bett. Und dann steht er morgen wieder um 5 auf. Ja, also ihr seht, Erwartungen sollte man immer ein bisschen selbstkritisch prüfen. Vor allen Dingen nähert man sich dann auch selbst realistischen Erwartungen an. Und man sieht vielleicht manche Sachen auch ganz entspannter, weil man sich sagt, das war ja auch nicht machbar. Oder dieser Mensch ist gar nicht so böse, wie ich denke, dass er das ist. Oder das war jetzt nicht gegen mich gerichtet, ja. Genau. Also, so viel zum Thema Erwartung und Wirklichkeit. Ja, ich würde sagen, ich beende diesen Podcast für heute. Wenn ihr Anregungen, Kritik habt, wenn euch zum Beispiel das Geklimper der Gitarre nervt, die ich ja eigentlich so ein bisschen als für mich Denkhilfe benutze, mich quasi selber damit in Schwingungen versetze. Ja, wenn euch das nervt oder irgendwas anderes, wenn ich zu schnell spreche, zu langsam spreche, teilt es mir mit. Wenn ihr Anregungen habt, zum Beispiel, wenn ihr sagt, na, da war wohl ein Denkansatz in die falsche Richtung gegangen, auch das könnt ihr mir mitteilen. Schickt mir eine Mail an blog@selfmedia.de oder ihr ruft mich an, wenn ihr meine Telefonnummer habt. Genau, und ja, wir schauen, was in der nächsten Sendung ist, ob wir da wieder beim Holger zusammensitzen. was die Zeit hergibt, werden wir dann entsprechend entscheiden, wie die nächste Folge aussieht. Ansonsten haben wir noch ein paar interessante Themen. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht was mitnehmen aus dem Podcast und wir hören uns dann demnächst wieder. Macht's gut, tschüss.